Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, 12. Kapitel, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Gott segne dieses Wort. Anders als die Welt. In diesem Paulusbrief an die Römer lernen wir, dass Gott uns dazu einlädt und auch aufruft, anders zu sein als die Welt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass, wie wir hier lesen, dass wir unsere Denkweise verändern. Wie machen wir das? Tagtäglich sind wir so eingestellt oder auch erzogen worden, dass wir in einer bestimmten Art und Weise denken und uns verhalten und Entscheidungen treffen. Und das ist meistens, geht konform mit der Welt, also wie die Welt denkt. Und hier lernen wir, dass wir unser Denken verändern sollen und auch müssen, wenn wir denn von Gott das Allerbeste für uns einnehmen wollen und können, was Gott nun für uns geplant hat. Es ist also unabdingbar, dass wir unser Denken verändern. Und wenn wir das tun, was nicht einfach ist, das braucht Zeit und dass wir im Gebet und in Stille zu ihm kommen und auch zuhören, was er uns in unsere Herzen spricht. Egal, was nun die Entscheidung ist, groß oder klein, das macht keinen Unterschied. Wir sind zu guter Letzt vollkommen sicher, dass wir in seinem Willen sind. Also das freut unseren Herrn Gott richtig. Und wir haben eine persönliche Beziehung mit ihm durch unseren Herrn Jesus Christus in unseren Herzen. Und das macht ihm Freude und das macht dann auch uns Freude. Das ist alles, also es lohnt sich, zu ihm zu kommen, zu unserem Herrn Jesus Christus, in Wort die Bibel zu lesen und im Gebet zu ihm zu kommen, was nun die Entscheidung ist. Und er wird uns immer die richtigen Hinweise und Anweisungen geben. Und das ist auf jeden Fall anders als die Welt, denn es ist von Gott. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Bibelvers aus dem Römerbrief. Und wir beten für alle Menschen, dass du ihnen hilfst, die zu dir kommen, die Hilfe suchen und Rat und Tat, deinen Rat und Tat brauchen und suchen, dass du ihnen hilfst, anders als die Welt zu denken und Entscheidungen zu treffen und auf diese Weise immer deinem besten Willen entsprechen und dass dir das auch Freude macht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und in der Bibel haben wir die 10 Gebote. Wir haben alles das, was unser Jesus Christus uns gelehrt hat, als Hilfestellung. Und von da aus, damit geht's los. Und du hast so viele Versprechungen in der Bibel gemacht. Ich bete, dass alle Menschen diese entdecken und lesen und entdecken. So viele tausende Versprechungen. Und jedes Versprechen hast du immer gehalten und wirst es immer halten. Wir danken dir, Jesus, lieben dich und beten in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.